biege ich mich meinen Chef, der honoriert das nicht. Und bin ich erstmal aufgebraucht, dann werde ich einfach ausgetauscht. Ich hab kein neues Auto, ich hab kein großes Haus. Ich war noch nie im Urlaub, dafür reicht der Lohn nicht aus. So ist das mit der Arbeit, halt, das ist doch nicht gerecht. Ich schufte mir den Buckel krumm und trotzdem geht's mir schlecht. Hab den Chef grad nach mehr Lohn gefragt, da hat der Mann zu mir gesagt, das kann er sich nicht leisten, wir haben halt schlechte Zeiten. Paar Tage später, ey, das kann nicht sein, da hat das miese Heuchlerschwein schon wieder einen neuen Benz, der silbern in der Sonne glänzt. So ist das mit der Arbeit, das ist doch nicht gerecht. Der Einzige, der was verdient, das ist der Chef. So ist das mit der Arbeit, halt, das ist doch nicht gerecht. Der Einzige, der was verdient, das ist der Chef. Ich also wieder rein zum Chef, ey Alter, jetzt gibt's richtig Stress. Was du machst, ist echt unsozial, du alter Wichser, kannst mich mal. Er tobt und er kriegt Schaum vom Mund und brüllt, ich schmeiß dich raus, du und mir recht, sag ich, und geh nach Haus und schlaf ab morgen aus. Das mit der Arbeit, halt, das ist doch nicht gerecht. Für so ein mieses Arschloch mach ich mich doch nicht zum Knecht.